Das war natürlich ein April-Scherz, meine Damen und Herren. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Kanzlerin lebt. Ich habe hier ein Live-Bild von ihr eingeblendet. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Barcelona muss in unseren Händen bleiben. Que Barcelona sigui nostra. Dieses Nostra, wer immer das auch sein mag. Wir sind dabei. Leute von hier. Leute aus Barcelona. Willkommen zu einem neuen Niemandsland. Eine Woche ist im Fluge vergangen und hier ist schon wieder der Montagmittag. Es ist 13 Uhr. Es ist der 1. April 2019. Contrabanda sendet auf 91.4 FM, direkt aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Wir machen eine Radiosendung für Menschen hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Wir sind eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Wer beim Radio anrufen möchte, unsere Nummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik wie immer Detlef Jeskatz. Die Geburtstage und die Gedenktage des heutigen 1. April 2019. An einem 1. April wurden geboren Jimmy Cliff, jamaikanischer Reggae-Sänger. 1948 wurde der geboren. Mario Botta, 1943 geboren, schwedischer Architekt. Rolf Hochhuth, der deutsche Schriftsteller, wurde 1931 an einem 1. April geboren. Weiterhin Milan Kundera, der 1929 geborene tschechische Schriftsteller. Edgar Wallace, der lebte von 1875 bis 1932. Englischer Krimi-Schriftsteller Edgar Wallace. Der wurde an einem 1. April geboren. Wir gedenken seiner. Sergei Rachmaninow, der lebte von 1873 bis 1943. Russisch-US-amerikanischer Komponist und Pianist. Otto von Bismarck, an einem 1. April geboren, ein April-Scherz, lebte von 1815 bis 1896. Preußisch-deutscher Staatsmann. Ferner der russische Schriftsteller Nikolai Gogol, der lebte von 1809 bis 1852.

Das ist nicht das neue Lied von Rammstein, aber es soll illustrieren, worum es geht. Die Hardcore-Band hat ein neues Musikvideo herausgegeben und die Presse urteilt ganz allgemein, die Fachpresse, dass es sich um einen größenwahnsinnigen Ritt durch 2000 Jahre deutsche Geschichte handelt. Das Video sorgt sogar, wie immer, wie oft bei Rammstein, für Empörung, weil es die Bandmitglieder diesmal als KZ-Häftlinge zeigt. Rammstein-Sänger Till Lindemann in diesem Musikvideo verkleidet sich auf vielfältige Art. Wahrscheinlich hat er es wie immer auf empörte Reaktionen abgesehen und seine Fans danken es ihm. Das Video erschien vergangene Woche am Mittwoch, dem 27. März. Wer wissen will, warum Teenager von Moskau bis Los Angeles die Gruppe Rammstein und sonst keine anderen Künstler deutscher Zunge kennen, der wird in ihrer Musik die Antwort darauf nicht finden. Wir haben oft betont, dass die Musik zwar wuchtig und sehr gitarrentragend und sehr industriell klangmäßig gut aufbereitet ist, aber so einen Sound machen viele. Die Antwort steckt in der Art und Weise, wie Rammstein sich selbst und ihre teutonische Herkunft zu inszenieren wissen, nämlich professioneller und radikaler als alle anderen Kollegen. Getrennt von uns unendlich weit. Sie müssen sich an Sterne krallen. Erst für Aufsehen, dann für Aufregung und schließlich für Empörung sorgte also der Teaser zum Video für die erste Single des kommenden Albums Deutschland. Ein mächtiges Wort. Da kann man eine Menge zu sagen. Zu elegisch absteigenden Keyboard-Kadenzen sind die Gesichter der Bandmitglieder zu sehen, wie sie den Strick um den Hals und in der gestreiften Häftlingsuniform von KZ-Insassen auf ihre Hinrichtung warten. Am Ende erscheint Deutschland in Fraktur und ein Hinweis in römischen Ziffern auf das Datum, an dem das komplette Video erstmals freigeschaltet wird. So erzeugt man Spannung. Und so erzeugt man auch einen Skandal, noch bevor das Video selbst zu sehen ist. Anhand der 35 Sekunden kritisierte Zentralratspräsident Josef Schuster, der Holocaust werde zu Marketingzwecken missbraucht. Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, vermutete eine Skandalisierung zu Verkaufszwecken und damit das Überschreiten roter Linien. Wen man eben schnell genug mal fragt und was derjenige dann ebenso sagt, wenn das Mahnen und Warnen ohnehin zu seinen Aufgaben gehört. Das ist klar. Wer sich als deutsche Gruppe in KZ-Kleidung zu Opfern der NS-Diktatur stilisiert, wer also in eine so empörende Pose sich wirft, der hat es auf genau diese empörten Reaktionen natürlich abgesehen. Der hat sie berechnet und bekommen. Und das zu Recht. Zumal es auch jenseits der derzeitigen Erregungsfreude unserer Gesellschaft gute Gründe gibt, den Umgang mit der braunen Vergangenheit und Gegenwart auch im popkulturellen Kontext einer sehr genauen Prüfung zu unterziehen. Werden da die roten Linien verschoben? Kann 2019 gesagt und gezeigt werden, was 2009 oder 1999 noch undenkbar gewesen wäre? Aber undenkbar, was ist das wirklich? Sind nicht 2018 mit Farid Bang und Kollega zwei Rapper mit dem Echo ausgezeichnet worden, die in jeder Hinsicht verstümmelte Zeilen wie ein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen für sagbar hielten? Haben Rammstein nicht schon 1998 in Stripped der Ästhetik einer Leni Riefenstahl gehuldigt und anschließend jede Nähe zu rechtem Gedankengut weit von sich gewiesen? Interessant, wie differenziert und besonnen eine Sprecherin der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem auf die Provokation reagierte. Die Erinnerung an den Holocaust dürfe nicht nur als bloßes Werkzeug dienen, um ein Produkt zu verkaufen oder, wie in diesem Fall, öffentliches Interesse für ein Video zu wecken. Gleichwohl seien künstlerische Arbeiten, die an Holocaust-Bilder erinnern, nicht generell zu verurteilen. So schnuppert man erst einmal an einem Stöckchen, statt im Reflex darüber zu springen. Ein Honeypot ist eine Attrappe, die den Feind vom eigentlichen Ziel ablenken soll, eine Falle. Und ein solcher Honeypot ist auf verquere Weise auch der Trailer zu Deutschland. Er triggert die Bedenken der Bedenkenträger, denen dann aber das volle Video mit Anlauf in die Hände spielt. Wenn man dann das volle Video sieht, bekommt man natürlich einen ganz anderen Eindruck. Ich habe es mir angesehen und ich muss sagen, Hut ab vor diesen Brachial-Rockern von Rammstein. Das Video zeigt einen unglaublich wahnsinnigen, größenwahnsinnigen Ritt durch eine Geschichte von 2000 Jahren deutscher Geschichte. Geschichten in der Geschichte. Im postmodernen Bildersturm werden so unterschiedliche Filme wie Iron Sky, Gladiator, Prometheus, Babylon Berlin, Das Leben der Anderen, Der Name der Rose, Alexander Nevsky und, warum auch nicht, Schindlers Liste zitiert. In wildem Wirbel aufgerufen werden ikonische Bilder der deutschen Vergangenheit, von der Vernichtung des Varus in der Schlacht im Teutoburger Wald bis zu den Deutschordensrittern, von den Befreiungskriegen bis zum Ende der Hindenburg, von Sigmund Jähn bis zur RAF, von den Wiedertäufern bis zu den Krawallen am 1. Mai in Kreuzberg, von Bismarck bis Marx, von Hammer bis Sichel. Die zeitlichen Ebenen sind zersplittert. Bisweilen laufen mehrere Jahrhunderte quer durch eine Szene. Einmal liegen sich Kirche und SA in den Armen, Hakenkreuze sind keine zu sehen. Aber das KZ gehört dazu. Nicht Auschwitz, aber Mittelbau-Dorau, markiert durch aufsteigende V2-Raketen. Die Detailfreude erstreckt sich bis zur korrekten Darstellung der historischen Judensterne. Ein Muslim, der ebenfalls auf seine Hinrichtung wartet, trägt den rosa Winkel der Homosexuellen. Gut, was wir hier im Hintergrund hören, ist natürlich nicht das Video, beziehungsweise die Musik aus dem Video, die bringe ich jetzt. Es geht also um Rammstein, Deutschland, das offizielle Lied. Augenblick, es kommt sofort. Yeah. Illustrationen nationalsexueller Neurosen, nennt der Journalist Arno Frank in einem Spiegelartikel, in einer Analyse des Videos, die Rammstein-Bilder. Man mag sie liederlich finden, meint er, oder langweilig. Eine Werbung für den Faschismus ist das Lied und das Video Deutschland aber nicht. Es ist im Gegenteil ein orgiastisch in Szene gesetztes Hadern mit Deutschland. Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen, dröhnt Sänger Till Lindemann und kommt zu dem Schluss: übermächtig, überflüssig, übermenschen, überdrüssig. So eindeutig wie hier haben sich Rammstein bisher noch nie vom Nationalismus distanziert. Nicht auszuschließen, dass auf der kommenden Tournee in Stadien weltweit Deutschland gebrüllt werden wird, mit gereckten Fäusten wie beim Fußball. Ein hübsches Detail, mit gereckten Fäusten. Anders als beim Fußball aber waltet hier wenigstens ein wenig Ambivalenz. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben, rollt Lindemann das R wie Sisyphus seinen Stein. Zwar bleibt das einfältig, ist aber auch kein Essay von Klaus Develeit, sondern Pop, Musik für die Massen, eine delirierende Meditation über Identität. Damit spielte Jan Böhmermann vor ein paar Jahren schon mit seiner Rammstein-Parodie Be Deutsch. Identitäre und andere Rassisten werden daran keine Freude haben. Das liegt am eigentlichen Clou, der effektiver ist als der plumpe Pathos der Texte. Die Besetzung der allegorischen Germania durch Ruby Comedy, Schauspielerin am Berliner Ensemble. Das ist nämlich auch ein Clou, denn es ist eine Schwarze, die da im Teutoburger Wald auf die römischen Legionen wartet. Eine Schwarze, an der sich die Kolonialherren kannibalisch weiden. Eine Schwarze, die von Schäferhund-Welpen entbunden wird. Eine Schwarze, die eine goldene Rüstung trägt, eine Pickelhaube oder auch das SS-Uniform trägt und den ganzen Spuk überleben wird. Es ist, wenn man so will, eine künstlerische Arbeit, die unter anderem den Holocaust als Teil der Geschichte aufruft. Klar, dass das 2019 in Deutschland ablehnende oder auch zwiespältige Gefühle hervorruft. Klar, dass der kalkulierte Tabubruch den Verkäufen der Platte dienen wird. Rammstein halt, so funktionieren die. Das Urteil der internationalen Fachpresse über Musik, nicht über nationale Befindlichkeiten, trudelt gerade ein. Die finden's epic. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 112. No pasarán. Pasaremos. Flechas de la Roma invicta. Fuertes cóndores, hermanos. Y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro, que grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco, él resucita a los muertos. September 1936, Toledo, Madrid. Am 18. September 1936, als die Dinamiteros aus Asturien mit der Unterminierung der beiden Osttürme des Alcázar in Toledo fertig waren, dauerte die Belagerung der alten Zitadelle aus der Römerzeit bereits einen Monat an. Der Befehlshaber der Nationalisten verschloss sich sämtlichen Bedingungen für die Aufgabe der Garnison oder die Befreiung der über 200 Frauen und Kinder, die dort als Geiseln gehalten wurden. Die Festung hatte keine strategische Bedeutung. Dennoch hatte die Regierung Unmengen an Energie und Munition in ihre Versuche gesteckt, sie einzunehmen. Sie war zu einem Wahrzeichen des nationalistischen Widerstands geworden, das Ministerpräsident Largo Caballero um jeden Preis erobern wollte. Kurz bevor die Dinamiteros die Zündschnur in Brand setzten, die zum Einsturz der beiden Türme führen sollte, hatte die Regierung daher jeden Kriegsreporter in Madrid eingeladen, dem Ereignis beizuwohnen. Auch Robert Capa und Gerda Taro gehörten dazu. Doch wenn sie gehofft hatten, dramatische Fotos von der Befreiung des Alcázar schießen zu können, wurden sie enttäuscht. Zwar fiel der nordöstliche Turm, der südöstliche dagegen blieb von den Auswirkungen der Explosion verschont und auch die Mauer stand noch. Die Verteidiger, die Suchgeräte benutzt hatten, um die Munition aufzuspüren, waren der Gefahr ausgewichen, indem sie sich am anderen Ende des Geländes versammelten, weit entfernt von der Explosion. An diesem Tag würden keine Loyalistentruppen in den Alcázar eindringen. Erschwerend kam hinzu, dass die Nationalisten ihren Druck auf Madrid ständig verschärften. Und es schien verstörenderweise gar nicht mehr ausgeschlossen, dass die Hauptstadt bald fallen würde. Womöglich war sogar die Republik in Gefahr. Plötzlich waren Toledo und Madrid für sozialistische Fotografinnen und Fotografen aus Frankreich kein sicheres Pflaster mehr. Capa und Taro machten sich daher auf den Weg nach Barcelona und anschließend nach Paris. Sie wussten nicht, ob es der Sache, in die sie all ihre Hoffnungen und Energien investiert hatten, bestimmt war zu überleben. Die anderen Korrespondenten kamen damals mit Artikeln in Barreas Büro in der Telefonica, in denen über den Vormarsch der Rebellen berichtet wurde und über das Scheitern des Angriffs auf den Alcázar. Und Barea fühlte sich hin und her gerissen zwischen seiner Pflicht, seinem Gewissen und seinen Gefühlen. Er wusste, was sich abspielte und hielt es für sinnlos, es zu leugnen. Auf der Straße zwischen Toledo und Madrid hatte er Dorfbewohner auf der Flucht und sich zurückziehende Milizianos gesehen. In den Straßengräben lagen weggeworfene Waffen, Ausrüstung, Decken und Kleidung. Er hatte den Lärm der gegnerischen Bomben gehört. In ihren täglichen Unterredungen bestand Rubio aber nach wie vor darauf, dass keine Nachrichten genehmigt werden durften, die nicht streng auf der vorgegebenen Linie lagen. Der Alcázar wird mit Sicherheit morgen fallen. Der Vormarsch der Rebellen wurde gestoppt. Ein paar wenige Milizianos sind geflohen, aber alles ist gut. Die Korrespondenten jedoch, die ebenfalls wussten, wie die Dinge standen, waren so sicher, dass die Rebellen gewinnen würden und so begierig, sensationelle Details zu finden, die das bestätigten, dass Barea unwillkürlich einen regelrechten Hass auf sie entwickelte. Er verabscheute ihren Zynismus, die Art, wie sie den Todeskampf seines Landes einfach als eine weitere sensationelle Geschichte behandelten. Allein in seinem verdunkelten Büroraum, sein Kollege Perea hatte den Stress nicht mehr ertragen und sich Hals über Kopf aus dem Staub gemacht, strich er wütend ihre Manuskripte zusammen. Und als einer der Journalisten, ein eingebildeter junger Franzose von Le Petit Parisien, versuchte, einen unzensierten Bericht durchzuschmuggeln, verlor Barea die Geduld. »Ich werde Sie festnehmen lassen!« schrie er und fuchtelte mit seiner gerade erst neu erstandenen Pistole vom Typ Star Modello A vor dem Gesicht des Mannes herum. »Ich werde Sie festnehmen lassen!« Der Korrespondent schrieb die Geschichte notdürftig um. Die schließlich gesendete Version begann mit den Worten: »Das Thema Toledo ist nach wie vor von einem gewissen Geheimnis umgeben.« Aber jedes Leugnen hat einmal ein Ende. Am 26. September erreichte Francos Heer, indem es bei seinem Vormarsch auf die Hauptstadt einen Umweg machte, die Hauptstraße Madrid-Toledo. Am Abend darauf zogen die Rebellen durch die mittelalterlichen Tore Toledos in die Stadt ein. Sie machten keine Gefangenen. Sogar schwangere Frauen wurden aus der Entbindungsklinik gezerrt, zum Friedhof gefahren und erschossen. und in den Kopfstein gepflasterten Straßen, die bergab in Richtung der Stadttore führten, strömte das Blut. Für die nationalistischen Streitkräfte war das ein wichtiger symbolischer Sieg. Toledo, die religiöse Hauptstadt Spaniens, war die erste wichtige, von Muslimen besetzte Stadt gewesen, die im 15. Jahrhundert von den Truppen ihrer katholischen Majestäten Ferdinand und Isabella während der Reconquista in Spanien zurückerobert wurde. Indem sich Franco die Stadt aus den Händen der republikanischen Regierung aneignete, setzte er sich mit den katholischen Helden des mittelalterlichen Kampfes gegen die Ungläubigen gleich. Um diese Tatsache noch zu unterstreichen, inszenierte der General am folgenden Tag eigens für die Kameras der Wochenschauen ein Reenactment seiner sogenannten Befreiung, eine Geste, welche die Kritik derjenigen zum Schweigen brachte, die der Meinung waren, er hätte zuerst Madrid angreifen und zuwarten müssen, bis die Loyalisten Toledo freiwillig aufgaben. Und am letzten Tag im September ernannten die Rebellen Francisco Franco Bahamonde zum Oberbefehlshaber des gesamten nationalistischen Militärs. Und, obwohl die gewählte republikanische Regierung unbequemerweise noch an der Macht war, zum Caudillo, dem Oberhaupt der Regierung des spanischen Staates. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 112. Eine Niemandsland-Produktion, 2019. Literaturhinweis. Ich verlas einen Auszug aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg. Die Autorin ist Amanda Vail, aus dem amerikanischen Englisch von Susanne Held übersetzt. Das Buch ist erschienen 2014 in der Originalausgabe unter dem Titel Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War im Verlag Ferret, Strauss und Giroux, New York. Die deutsche Ausgabe ist 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart erschienen. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón. Me verás cruzar el puente en un barco. Tercera brigada, lista primera, línea de fuego. ¡No pasarán! ¡Pasaremos! ¡Pasaremos! ¡Pasaremos! Stehen in unserem Proberaum, die Decke feucht, der Boden nass. mein Team verträgt nichts anderes mehr. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Wie viel Jahre kann das so weitergehen? Wie viel Jahre, wie viel Zeit, die für uns übrig ist? Ein halbes Leben sind wir schon Привет всем из Киева, слушателям программы «Немсленд», «Контрабанда» на волнах 91.4 «Барселона». Hallo, Werner im Studio, guten Tag, wie geht's? Guten Tag. Es geht wie immer ausgezeichnet, das sagt man ja so, auch wenn es nicht stimmt. Aber gut, heute ist der 1. April und... Ja, ich wollte dich fragen, hast du schon gehört, Attentat auf Merkel? Ja, die wurde ja, von ja. ihrem eigenen Leibwächter niedergestochen, also wirklich eine fürchterliche Geschichte. Also die ganzen Nachrichtenströme sind blockiert, Deutschland, Luftraum ist abgeriegelt. Hört sich nach Aprilscherz an, aber hast du den erfunden oder jemand anders? Nee, das kam gerade hier auf der ARD, dann hier Spiegel, überall, wirklich. Nee, wir sollten uns unglaubliche Geschichte. Wirklich abgewöhnen, diese Geschichte da mit den Aprilscherzen, weil... Früher hatte das ja noch einen gewissen Witz, das zu machen, ne? Aber heute haben wir ja eine andere Situation, das sind 364 Tage im Jahr, gibt's da Aprilscherze, wird gelogen hin und her und so dick wie möglich. Und vielleicht sollten wir wenigstens hier im Niemandsland in Zukunft am 1. April mehr denn je nur die reine und die pure Wahrheit sagen. Ne? Ja, das und die ist bekanntlich relativ, subjektiv und eben aus jedem Blickwinkel ein bisschen anders. Klar, es geht um Fakten und es geht um gefälschte Fakten und darum geht's. Das war natürlich ein Aprilscherz, meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Sorgen. Die Kanzlerin lebt. Ich habe hier ein Live-Bild von ihr eingeblendet. Die hält gerade eine Rede im Deutschen Bundestag. Also keine Sorgen. Der Frau geht es gut. Es war ein Aprilscherz, den sowieso niemand geglaubt hat. Ja, vor vielleicht 40 Jahren, ich weiß nicht, ob man im Iran auch Aprilscherze macht, aber vor 40 Jahren, am 1. April, kam vielleicht im Radio im Iran, dass der Schah ins Exil gegangen ist. Nee, aber es war kein Aprilscherz, es hat gestimmt. Der Ayatollah Khomeini hat dann die Islamische Republik ausgerufen, jetzt vor genau 40 Jahren. Ja, und dann, was wir inzwischen auch wissen, also zum spanischen Bürgerkrieg noch hängen wir das da dran. Der hat ja begonnen 36 und war dann zu Ende 39, aber wann? Auch am 1. April 1939. Und jetzt sagt man das halt so, ne? Da war dann der Bürgerkrieg zu Ende, aber nach allem dem, was so abläuft hier, muss man sich wirklich fragen, ob der zu Ende ist. Also mindestens ist er noch weitergegangen, solange Franco gelebt hat, bis 1975. Und hier auch mit der sogenannten Demokratie dann in Spanien passieren laufend Sachen noch, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann in einem demokratischen Staat. In Deutschland haben sie ja damals wenigstens so zaghaft und schüchtern so eine Art Entnazifizierung versucht, ja, aber hier gibt's bis heute nichts davon. Also alles, was während und auch nach dem Bürgerkrieg noch passiert ist von Seiten des Franco-Regimes, ist immer noch überall offensichtlich. Also das Paradebeispiel, was ja in letzter Zeit sehr Mode war in der Presse und in den Medien, dass jetzt die sozialistische Regierung gesagt hat, den Franco da rauszuholen aus seinem Supermonument in Valle de los Caídos. Ne? Mal sehen, ob das passiert. Aber wenigstens haben sie gesagt, sie wollen das machen. Also muss man sich vorstellen, ja, 80 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs hat dieser Diktator da immer noch sein Mausoleum, ja, in der Basilika, natürlich im Valle de los Caídos. Das wäre wie wenn man 1945 Hitler begraben hätte in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche oder weiß ich, mitten auf dem Alexanderplatz, und wenn das jetzt immer noch eine Pilgerstadt ist, Pilgerstätte ist für die Nazis, das funktioniert bis heute hier, ne? Denn die ganzen die Fossas Comunes, also diese Massengräber irgendwo auf einer Landstraße, wo die Frankisten dann die Leute umgelegt haben, die da verscharrt wurden, ne? Und bis heute überall Namensschilder auf den Plätzen, auf den Straßen von Militärs oder anderen Frankisten wird auch nicht abgeändert. Ne? Oder die Gerichtsurteile aus der Franco-Zeit, ja, die damals verurteilt wurden, also bis heute wurde keines dieser Urteile hinterfragt oder gar annulliert. Ne? Und dann Eigentum von republiktreuen Leuten, Familien, dass sich einmal die Familie Franco unter Nagel gerissen hat, ne? Und aber nicht nur die, sondern alles, was damals enteignet wurde, was den Leuten, die nicht Faschisten waren, weggenommen wurde. Bis heute gibt's da keine Reparation, Entschädigung, nichts davon. Ne? Oder also auch Verantwortliche, ne? Die direkt Verantwortlichen, die sind ja inzwischen glücklicherweise alle gestorben, Franco und seine Generäle und die Militärs, aber die dann nach dem Bürgerkrieg dann noch weiterhin der Diktatur gedient haben, also Juristen, Richter, Polizisten, von denen Folterknechte, wenn ich anmerken darf. Billy, es geht da um diesen Billy El Nino, ja, genau, ein berühmter Folterscherge, der läuft heute frei rum in Madrid und kassiert noch eine staatliche satte Pension. Ja, und vor kurzem wurde dann noch mal irgendwie ausgezeichnet. Unglaublich, ja. Und dann die ganzen Archive, ja, wenn man genau wissen will, was ist da abgelaufen, wer hat was gemacht, Archive, die Militärarchive oder sonstige auch zivile, von der Kirche auch, ne? Keines von diesen Archiven wurde bis jetzt öffentlich gemacht oder dass man das einsehen kann, wo normalerweise in normalen Staaten 50 Jahre maximal diese Archive verschlossen bleiben. Inzwischen sind 80 Jahre vergangen und ist völlig normal hier in Spanien. Naja, hier ist wirklich der Gesetzgeber gefragt, wie man das so schön sagt auf Deutsch. Hier muss die nächste Regierung, und wir hoffen, dass es keine rechte Regierung wird, sondern eine halbwegs linksliberale Regierung, dass die ein paar Gesetze erlässt, die genau dieses lastende Erbe des Frankismus endlich mal entsorgen wird. Und zwar auf gute, richtige, faire und vernünftige Weise. El meu avi era de la Quinta del Bressol, a la Guerra Civil. I em sembla molt important i valuós que Niemen's Land produeixi aquesta sèrie històrica. És l'Ebeder Tod. Us recomano la novel·la Incerta Glòria de Joan Sales per tenir una impressió més de la crueldat que va suposar aquella època. Una forta abraçada. Das war eine Freundin, die hat uns vor längerer Zeit schon gegrüßt und hat uns diesen Gruß gesprochen. Und sie sagt darin, dass ihr Großvater zur Quinta del Biberon gehörte. Das waren die jungen Leute, die die Republik mit 16, 17 Jahren eingezogen hat und die dann in der Schlacht im Ebro-Delta verheizt wurden, in einer grausamen Materialschlacht, wo sie zu Tausenden abgeschlachtet wurden von den frankistischen Bomben und von den frankistischen Luftangriffen und Panzern. Sie ist der Meinung, dass Sendungen wie Niemandsland, die den spanischen Bürgerkrieg versuchen aufzuarbeiten, sehr, sehr wichtig sind. Wir danken. Die Frage ist, wie wird das jetzt alles weitergehen? Wir haben eine Konfrontation im Moment, auch direkt hier in der Stadt vor unserer Haustür. Die hat es so in dem Maße vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Die Dinge spitzen sich allmählich immer mehr zu. Durch die aufkommenden Mikronationalismen werden die großen Nationalismen auch nochmal gestärkt. Es gab am Samstag eine Demo der rechtsradikalen Partei Vox hier in Barcelona. Da kamen viele tausend Leute zusammen, 15.000 nach Angaben der Veranstalter, 5.000 nach Angaben der Guardia Urbana, hier der Stadtpolizei. Und da haben Leute von der CUP, von einer Jugendorganisation der CUP, Steine geworfen auf die Demonstranten. Und dann gab es heftige Ausschreitungen und eine Art Hassorgie, wo die Mossos dann reinprügeln mussten. Das heißt, die autonome katalanische Polizei hat reingeschlagen auf die richtigen Katalanen gegen die bösen Spanier. Also eine kritische Situation für jeden stolzen Katalanisten, der ja so stolz ist, dass man eine eigene Polizei hat. Ja, endlich mal eine Aktion von der CUP und den CDRs, die ich die meinen Beifall hat. Also endlich haben sie mal was Vernünftiges gemacht aus meiner Sicht. Gut, wir werden dann nachher im Barcelona-Blog noch ein bisschen drüber berichten. Was lässt sich noch sagen zu Spanien im Moment, Werner? Was hast du da noch an Informationen? Ja, hat natürlich auch mit dem Bürgerkrieg noch dazu und der darauffolgenden Zeit, wie du gerade vorher gesagt hast, wie geht's weiter jetzt, was halt anstellt, sind die Wahlen, Europawahlen, Bürgermeisterwahlen und vor allem jetzt am 28. April, also jetzt gerade noch, wie viele Wochen sind es? 4 Wochen. Dann werden Wahlen sein hier in Spanien, Parlamentswahlen. Und und wie sieht's da aus? Da haben wir ja die zwei alten großen Parteien, die 40 Jahre lang jetzt nachdem Franco tot war, das Land regiert haben, die PP und die Sozialisten. Und jetzt, du hast gesagt, wir hoffen, dass wir eine Regierung kriegen. Also was wäre das? Das wäre, dass die Sozialisten zusammen mit Podemos in der Lage sind, eine Regierung zu bilden. Wahrscheinlich werden sie wieder angewiesen sein auf die Stimmen vom Baskenland und vermutlich auch von hier, von Katalonien, von den Independentistas, aber wie es da aussieht, das wissen wir ja inzwischen, die haben eben andere Sorgen. Ne? Die haben ein Ein-Punkte-Programm, das heißt die katalanische Unabhängigkeit, einen eigenen Staat möglichst schnell ausrufen und ein Referendum natürlich vorher, das wollen sie immer. Sie haben zwar schon mehrere eigentlich verloren bzw. verfuscht, aber das ist die Obsession dieser Leute und mit so einer, sagen wir mal, Konstellation zu regieren, das verspricht auch nichts Gutes, oder? Um deren Position klar zu machen, nur noch eine Anekdote. Du wirst dich auch noch erinnern, wo damals das Bild durch die Presse ging von einem toten syrischen Kind, das da angeschwemmt wurde am Mittelmeer. Da wurde dann einer von diesen Independentistas, ich weiß nicht mehr, PDCAT oder wie hießen die damals noch, Convergencia, wurde der gefragt, was er davon hält, von dem Problem der Immigration und so, sagt er doch, wir haben keine Meinung dazu, wir sind Independentistas. Ja, also insofern ein Punkteprogramm, das stimmt schon. Ne? Und ja, und dann die andere Seite, das wäre eben dann die Rechte, und die gliedert sich jetzt auf an diese alte PP da, die haben jetzt zwar einen jungen Kandidaten, aber der ist noch schlimmer als dieser Rajoy. Und dann die auch relativ neue Partei, die Ciudadanos mit Albert Rivera, und die neue Partei, die jetzt Mode ist, Vox, also die extreme Rechte. Ne? Und was man von denen erwarten kann, ist ja auch klar. Die haben nicht nur ein Ein-Punkte-Programm, sondern viele Punkte. Ein Punkt ist zum Beispiel, das ganze Gesundheitswesen zu privatisieren. Zweiter Punkt, das ganze Erziehungswesen und die Schulen zu privatisieren. Das System der Renten, der staatlich garantierten Renten, abzuschaffen. Die Leute sollen sich gefälligst privat versichern. Dann, also Katalonien haben sie natürlich auch auf dem Programm, aber von der anderen Seite her, ja. Und noch besser, nicht nur in Katalonien zu intervenieren, sondern alle Autonomias in ganz Spanien abzuschaffen, dann da könnte man unheimlich viel Geld sparen und also wieder ein Zentralstaat, genau wie unter Franco. Ne? Immigration ist natürlich auch ihr Thema, aber natürlich auch Immigrationsstopp und möglichst noch viele Ausweisen, die jetzt schon da sind, von Immigranten, und dann natürlich wie immer Vermögenssteuer abschaffen, Erbschaftssteuer abschaffen, und so geht's gerade weiter, ja. Und wenn du genau hinguckst, die anderen rechten Parteien, also Partido Popular und Ciudadanos, oder eine Sache habe ich noch vergessen, sich wieder zu hinterfragen, das Recht auf Abtreibung abzuschaffen und so. Die anderen Parteien, die denken genau das Gleiche, nur formulieren die das ein bisschen vorsichtiger, ja. Und jetzt muss man eben sehen, wie das dann ausgeht in 4 Wochen. Ob diese Hardliner des Kapitalismus, also ich halte es durchaus für möglich, dass die vielleicht 10 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent der Stimmen bekommen. Oder die haben genau dieses neoliberale Programm drauf und sagen das ganz unverblümt, ne, obwohl sie sich immer verkaufen, genauso wie Trump und Bolsonaro, gegen das System zu sein. Ne? Also die wollen es auf die Spitze treiben. Ne? Noch ein anderer Punkt wäre zum Beispiel Steuern, ja, Steuern senken. Das versprechen sie alle. Und aufhören natürlich mit diesem Prinzip der Progressivität bei Steuern. Ne? Also heute ist es ja so, dass die Reichen, die Großverdiener prozentmäßig ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen als der Kleinverdiener. Also das finden sie total ungerecht. Also alle müssen, damit Gerechtigkeit herrscht, müssen alle gleich viel Prozent Steuern bezahlen. Egal, ob du im Jahr 15.000 Euro verdienst oder 900.000. Ja. Das stellen die sich so vor unter Gerechtigkeit. Also man darf gespannt sein, wie die abschneiden. Ne? Also die Rolle des Staates nach deren Ideologie sollte sich beschränken auf Verteidigung natürlich, Militär, das braucht man natürlich. Und man sieht es jetzt auch bei dieser Vox-Partei. Ganz viele von deren Kandidaten sind Militärs oder mindestens Ex-Militärs. Und dann natürlich die sogenannte innere Sicherheit, Polizei, da muss man aufrüsten. Ja. Und Justiz, alles was Strafrecht ist, das wollen sie auch noch kontrollieren. Jetzt, wenn du privat irgendwie ein Problem hast mit der Justiz, das wird tendenziell dann auch abgeschafft, dann musst du dir halt deinen Anwalt selber bezahlen. Niemandsland. Sie hören eine Radiosendung in deutscher Sprache. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Kontrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für bewusste Menschen. Seit 1998 im Äther. Bigger! Leo Reiser. Und ich habe viele Väter. Und ich habe viele Mütter. Und ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Und meine Väter sind schwarz, meine Brüder sind gelb, meine Mütter sind rot und meine Schwestern sind hell. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich lebe von Luft und ich lebe von Liebe und ich lebe von Licht und ich lebe von Brot und ich hab zwei Augen und ich kann alles sehen und ich habe zwei Augen. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Was noch allein nochmal? Wir haben ein den Tag. Der lebt von unserer Arbeit und er lebt von unserer Kraft. Und er hat zwei Augen und er will nichts sehen. Und er hat zwei Ohren und er will nicht verstehen. Ich weiß, wir werden siegen und ich weiß, wir werden leben und ich ich weiß, wir werden's lieben. Und der Planet Erde, er wird uns allen gehören. Und jeder wird haben, was er braucht. Yeah. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit ist heil. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit, ist heil. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit, ist heil. Es ist Montag, der 1. April 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Die erste Meldung ist von der Agentur Reuters. Es geht um die Privatisierung der Deutschen Bahn. Verspätung, Ausfälle, Service, Mängel. Privatisierungskurs hat der Deutschen Bahn erheblichen Schaden zugefügt. Mittlerweile gibt es Proteste gegen die Profitorientierung eines ehemals öffentlichen Unternehmens. Der Konzern wird schon seit langem auf Verschleiß gefahren. Der Vorstand der Deutschen Bahn AG hat am Donnerstag in Berlin die Jahresbilanz 2018 präsentiert. Das von Konzernchef Richard Lutz und Finanzvorstand Alexander Doll verkündete Ergebnis enthält wenig Licht und viel Schatten. Das schreibt Frau Katrin Küfer in der Jungen Welt. So lässt etwa der 4%ige Zuwachs auf ein Rekordniveau von 148 Millionen Reisenden in den Fernzügen der Marke ICE, IC oder EC das riesige Potenzial für einen Umstieg von Straße und Flugzeug auf die Schiene erahnen. Ohne die anhaltenden Zugausfälle, Servicemängel und großen Verspätungen dürfte hier das Plus noch viel höher sein. Die offiziell auf 74,9% veranschlagte Pünktlichkeit der Fernzüge sei nicht zufriedenstellend, Kürzungen bei Personal, Material und Infrastruktur eine positive Börsenstory zu schreiben. Dass die mit der Umwandlung der Staatsbahnen zur privatrechtlichen Aktiengesellschaft 1994 eingeleiteten Bahnreform den Beschäftigten viel Kummer bereitet, macht der Brandbrief eines DB-Lokführers deutlich, den die FAZ jüngst abdruckte. Wir haben 10.000 Häuptlinge und 100 Indianer. Es müsste umgekehrt sein, beschreibt der erfahrene Eisenbahner das Missverhältnis zwischen dem aufgeblähten Management in zahllosen, unübersichtlichen Gesellschaften unter dem Dach des DB-Konzerns und den Beschäftigten mit ihren großen Überstundenbergen. Die Bundesbahn war wohl strukturiert, hat größtenteils funktioniert und wurde von Praktikern geführt, erinnerte er sich an Zeiten vor 1994. Statt Zugausfällen und Mangelverwaltung habe es früher Reserven an Personal, Wagen und Loks gegeben. Die Privatisierung sei auch von den Gewerkschaften einfach abgenickt worden und erweise sich heute als grundlegender, schwerwiegender Fehler, der sich bitter rächt. Auch die EU sei mit dem Zwang zu sogenanntem Mehrwettbewerb auf der Schiene auf einem völlig falschen Pfad, so das Fazit des Lokführers. Schon Bismarck wusste, dass die Eisenbahn nicht rentabel geführt werden kann und Staatsunternehmen bleiben muss. Ähnlich warnt auch das privatisierungskritische Aktionsbündnis Bahn für alle seit Jahren vor einer Unterfinanzierung der Deutschen Bahn und Ausrichtung auf kurzfristige Bilanzgewinne, Börsengang und internationale Expansion. Alle wichtigen Ziele der Bahnreform wurden rundweg verfehlt, so Bündnissprecher Bernhard Knierim. Weder wurde mehr Verkehr auf die Schiene verlagert, noch ist die Qualität besser geworden. Das Bündnis fordert eine Bürgerbahn mit Gemeinwohlorientierung statt Gewinnmaximierung. Unterdessen wies der DB-Aufsichtsrat den DB-Vorstand an, die Konzerntochter Arriva zu verkaufen. Davon wird ein Erlös in Milliardenhöhe erhofft. Arriva mit Sitz in England wurde 2010 durch die DB im Zuge des globalen Expansionsstrebens aufgekauft und betreibt europaweit Busse und Bahnen. Mit einem Verkauf droht den betroffenen Belegschaften ein weiteres Stück Privatisierung. Zu den Schattenseiten der Bilanz gehört auch der Einbruch der Verkehrsleistung der Güterverkehrstochter DB Cargo um 4,8%. Während der Konzernumsatz um 3% auf 44 Milliarden Euro stieg, schrumpfte der Gewinn um 29% auf 542 Millionen Euro. Die Nettofinanzschulden haben den Rekordwert von 19,5 Milliarden Euro erreicht. Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand für eine bessere Bahn, erklärte Doll und verwies auf 11 Milliarden Euro Investitionen, die 2018 vor allem in die Infrastruktur und neue Fahrzeuge geflossen seien. Für Kritiker ist der hohe Investitionsstau eine anhaltende Folge der Fixierung früherer DB-Manager auf einen Börsengang. So wurde versucht, durch drastische Kürzungen jahrelang hohe Gewinne für die Aktionäre zu erzielen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Präsidentenwahl in der Ukraine. Ersten Auszählungen zufolge hat der Schauspieler Selenskyj die Abstimmung mit gut 30% der Stimmen für sich entschieden. Amtsinhaber Poroschenko erreichte rund 16%. Damit fällt die Entscheidung in einer Stichwahl voraussichtlich am 21. April. Kommunalwahlen in der Türkei. Die AKP von Präsident Erdogan bleibt mit etwa 45% der Stimmen wohl stärkste Partei. In der Hauptstadt Ankara, in Istanbul und anderen Großstädten musste sie sich allerdings der Oppositionspartei CHP geschlagen geben. Deren Anhänger feierten in der Nacht den Erfolg. Deutschland übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Bis Ende April leitet der deutsche UN-Botschafter die Sitzungen und kann die Themen mitgestalten. Die Bundesregierung will sich unter anderem für einen besseren Schutz von Helfern in Krisengebieten einsetzen. Nach tödlichem Giftattentat auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber, Vietnamesin zu 3 Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht in Malaysia sprach die Frau schuldig, Kim mit Hilfe gefährlicher Mittel Verletzungen zugefügt zu haben. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft den Mordvorwurf fallen gelassen. Warnstreik in Berlin. Ganztägig fahren heute keine U- und Straßenbahnen und kaum Busse. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund fordern für alle Mitarbeiter der BVG eine 36,5-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das Wetter heute freundlich mit viel Sonne, im Norden oft wolkenlos, Temperaturen von 7 bis 20 Grad. Thema Planet Erde in Gefahr. 2018 ist der Meeresspiegel außergewöhnlich stark gestiegen. Der globale Mittelwert lag nach Angaben der Weltwetterorganisation WMO um etwa 3,7 mm über dem Wert von 2017. Der durchschnittliche Anstieg seit 1993 betrage 3,15 mm pro Jahr. Die in diesem Bericht veröffentlichten Daten geben Anlass zu großer Sorge, schreibt UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einem am Donnerstag in New York vorgestellten Bericht der WMO. Demnach sind die vergangenen 4 Jahre die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Die globale Durchschnittstemperatur an der Oberfläche, der Planetenoberfläche, habe im Jahr 2018 rund 1 Grad Celsius über dem Referenzwert für die vorindustrielle Zeit gelegen. Zum Zögern ist keine Zeit mehr, warnte Guterres. Lisa, wie wichtig ist das, dass Gerät da heute auch dabei ist, zum ersten Mal in Berlin? Das ist für uns natürlich großartig. Wir streiken in Berlin seit 15 Wochen und dass jetzt Greta kommt, gibt uns ganz viel Aufwand, gibt uns ganz viel Energie und begeistert natürlich ganz viele Menschen, die jetzt heute dazukommen werden. Und gibt es ja aktuelle Zahlen auch nochmal vom Weltwetterrat, die eben auch sagen, der Meeresspiegel ist viel stärker angestiegen im vergangenen Jahr als zu 2017 noch. Die vier letzten Jahre waren die wärmsten überhaupt seit 1900. Gibt euch das recht? Ich meine, es wurde in letzter Zeit so viel über das Klima diskutiert wie schon lange nicht mehr. Habt ihr das Gefühl, das ist euer Resultat, euer Ergebnis? Naja, also diese Daten gibt es ja ohnehin und die Entwicklungen sind ja ohnehin schlecht. Und diese Reports hat es ja wahrscheinlich auch ohne uns gegeben. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man das jetzt in den politischen Kontext packen kann. Wir sehen die Daten und sie fallen aber nicht in so einen luftleeren Raum, sondern die fallen auf eine ganz starke, auf eine ganz vibrierende Bewegung, die sagt, ja Leute, hört zu und macht doch bitte was. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja, die Politik spricht über euch, auch Angela Merkel sagt, sie begrüßt das, dass ihr demonstriert, aber die Resultate, die lassen ja bisher ein bisschen noch auf sich warten, vor allem wenn man sich anguckt, auch die Klimakommission von Herrn Scheuer, die ja eigentlich auch vor allem im Verkehrsbereich, wo seit 1990 sich überhaupt nichts getan hat, was ändern soll, bislang ist da eher Stagnation. Ja, das ist relativ erbärmlich, was da passiert tatsächlich. Wir sind so lange unterwegs und wir erzählen ja auch nichts Neues. Wir fordern ein, dass Ziele eingehalten werden, die Bundesregierung selbst gesteckt hat. Also das ist ja auf verschiedensten Ebenen absurd. Und dass noch immer nichts passiert, dass das Klimagesetz vertagt wird, dass die Verkehrskommission, wie gesagt, praktisch nichts auf die Kette bekommt. Das ist ziemlich krass und ich frage mich, wie lange eine Koalition so halten kann, in der so wenig passiert. Von Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, kam letztens der Rat, naja, aber macht es doch mal konkret, ihr lieben Schüler, was genau wollt ihr denn? Das ist natürlich lächerlich. Wir sind junge Menschen, wir verstehen die Klimakrise, wir verstehen, dass die Regierung zu wenig tut und wir sagen, macht eure Hausaufgaben. Die Aufgabe der Regierung zusammen mit der Wissenschaft und den Ministerien ist natürlich jetzt, die Handlungswege, die Auswege aus dieser Krise aufzuzeigen. Da sehe ich natürlich die Kompetenz bei der Regierung. Wir sind erstaunlich konkret, denn wir berufen uns natürlich auf die Wissenschaft. Wir sagen, hört hin, was die sagen. Und das muss der Regierung eigentlich reichen. Dass sie jetzt so ideenlos sind und nicht einfallsreich genug, um selbst loszulegen, spricht erneut wieder für ein ziemlich krasses Regierungsversagen tatsächlich. Was sind die Ziele im Konkreten? Also ich meine, eigentlich müsste ja jeder sozusagen anfangen zu handeln und nicht erst die Regierung. Nee, zuerst muss die Regierung anfangen zu handeln. Wir müssen global pro Jahr 18% CO2-Reduktion herbeiführen. Wir sind in Deutschland weit entfernt davon, das 1,5-Grad-Ziel für unsere nationalen Ziele zu verwirklichen. Das heißt, die Reduktionen, die notwendig sind in Emissionen, übersteigen weit das, was jeder Einzelne machen könnte. Das braucht ganz krasse Umstellungen. Wir brauchen natürlich eine Energiewende, eine Mobilitätswende, eine Verkehrswende, eine landwirtschaftliche Wende. Das sind Aufgaben, die in der Regierungskompetenz liegen. Und natürlich ist es gut, wenn jeder Einzelne sich Gedanken macht, aber das reicht einfach überhaupt nicht aus. Und es ist auch eine unfaire Verlagerung des Problems von der Regierung ins Private. Und was erwarten wir jetzt heute von der Demonstration? Also heute 15.000 Leute. Die Frage ist ja schon, wollt ihr das jetzt über Jahre durchziehen? Also jeden Freitag die Schule und die Uni auch dann sausen zu lassen, um fürs Klima zu demonstrieren? Natürlich wollen wir das nicht durchziehen. Das ist auch überhaupt kein... war überhaupt nie der Plan und sollte es auch nicht sein. Wir streiken natürlich nur, bis die Regierung handelt. Und sobald in den Ministerien was passiert, sobald wir sehen, dass konkrete Vorschläge gemacht werden und Klimaschutz auch in der Umsetzung passiert, gehen wir natürlich freitags wieder gerne in die Schule und die Uni. Das hier ist kein Langzeitprojekt, das ist eine Notfalllösung. Sie hörten soeben die Stimme von Luisa Neubauer, eine 16-Jährige, die am vergangenen Freitag auf der Freitagsdemo in Berlin war, wo auch Greta Thunberg zugegen war. Und die haben da mächtig protestiert, über 15.000 junge Leute, die die Schule schwänzen, wie die Erwachsenen empört ausrufen. Und dann heißt es ja auch immer, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Und ich glaube, Luisa hat da ganz gut gekontert und hat gesagt, was wir wollen, ist doch völlig klar. Was sollen wir euch noch erzählen? Ihr wisst alles, nur ihr handelt nicht. Weitere Meldungen im heutigen Niemandsland-Katastrophenblock. Eine Meldung aus Kuala Lumpur, das ist Brunei. Im Sultanat Brunei droht, Achtung, Homosexuellen künftig die Todesstrafe. Verurteilte müssen damit rechnen, zu Tode gesteinigt zu werden. Die Strafe kann von nächster Woche an verhängt werden. Grundlage dafür sei die Scharia. International gibt es starke Kritik. Auch Ausländer müssen aufpassen. Das Auswärtige Amt mahnte, sich vor einer Reise nach Brunei genau zu informieren. Wer da also händchenhaltend über die Hauptstraße geht, dem droht die Todesstrafe, Leute. In dem Kleinstaat auf der südostasiatischen Insel Borneo mit knapp 500.000 Einwohnern ist die große Mehrheit muslimischen Glaubens. Seit einiger Zeit dominieren Konservative, so nennen die das, Konservative, wir sagen hier klerikal-faschistoide und faschistische islamische Kräfte. Wie wär's mal mit einer kleinen Bombardierung von Kuala Lumpur, meine Damen und Herren, dem Präsidentenpalast und das Parlament direkt einmal wegbombardieren? Kleiner April-Scherz von uns hier im Niemandsland. Nächste Meldung kommt aus Madrid. Ein deutscher Neonazi wurde soeben vor ein paar Tagen auf Mallorca verhaftet. Ein in der Bundesrepublik gesuchter Neonazi ist von der spanischen Polizei auf Mallorca festgenommen worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag gehört der 28-Jährige zur faschistischen Gruppe der Reichsbürger und gilt als sehr gefährlich. Er soll im Februar versucht haben, einen Bombenanschlag in Burg Lengenfeld in Bayern zu verüben. Er wurde dem Nationalen Gerichtshof vorgeführt, der in Spanien für schwere Straftaten zuständig ist. Nun soll er an die deutschen Behörden übergeben werden. Ja, was irgendwie auch dazu passt, da auch im Februar, Ende Februar, ist in Nürnberg, auch in Bayern, Franken, Entschuldigung, eine Gruppe von Nazis, zuerst haben sie sich vor dem Flüchtlingsheim getroffen und dann sind sie mit Fackeln zum Gelände vom Reichsparteitag gezogen. Und also organisiert von der NPD und einem BIA, einer Bürgerinitiative Ausländerstopp. Und jetzt kommt aber raus, da war einer von der CSU auch mit dabei. Ne? Und jetzt wollen sie ihn also, nachdem es bekannt geworden ist, ausschließen aus der CSU. Und die anderen, die Nazis, die haben jetzt natürlich wieder ein Argument mehr zu sagen, das sind ja nicht nur wir, das sind ja auch noch andere Parteien, machen da mit bei unseren Aktivitäten. Eine gute Nachricht. Aus Spanien kommen ab und zu auch sehr gute Nachrichten. Spanische Firmen ab 50 Mitarbeitern müssen jetzt Gehälter offenlegen und werden bestraft, wenn Frauen für gleiche Arbeit weniger bekommen. Naja, Regierung Sanchez macht es möglich. Da ist nämlich eine ordentliche Frauenproportion an der Macht. Ich glaube, allein 10 Ministerinnen sind Frauen. Ich verlese hier kurz einen Text von Frau Carmela Negrete, die schreibt sehr viel für die junge Welt. Verdiene ich jetzt weniger als mein Kollege, obwohl wir die gleiche Arbeit tun, nur weil ich eine Frau bin? Die Frage dürften sich viele Frauen stellen, denn es ist Fakt, dass sie in Spanien im Schnitt 22% weniger verdienen als Männer. In Deutschland ist der Unterschied mit 21% fast genauso groß. Die spanische Sozialdemokratie nutzt gerade ihre letzten Regierungstage bis zur Wahl am 28. April, um soziale Maßnahmen per Dekret einzuführen. Das ist eine Möglichkeit, die die Regierungen haben, die im Parlament für ihre Maßnahmen keine Mehrheiten bekommen. Die können per Dekret regieren. Das wirft man den Sozialisten in Madrid jetzt heftig vor. Dabei haben gerade die rechten und konservativen Regierungen das jahrelang genauso gemacht. Alle kritischen Dinge, die sie durchpeitschen wollten, haben sie per Dekret am Parlament vorbeigeschleust und in die Gesetzgebung eingeführt. So auch das neue Gleichheitsgesetz, jetzt eben durch die Sozialisten, das am 8. März in Kraft getreten ist. Danach dürfte sich nicht mehr die Frage stellen, ob eine Frau in gleicher Position weniger verdient, denn mittlere und große Unternehmen müssen ihre Gehaltslisten gegenüber den Gewerkschaften offenlegen. Früher hieß das immer, das ist unser Betriebsgeheimnis, wir haben gar kein Recht, in unsere Gehaltslisten hier reinzugucken. Die Vizepräsidentin und Ministerin für Gleichheit, Carmen Calvo, kündigte die dringende Maßnahme mit den Worten an, die Mutterschaft darf keine Waffe gegen die berufliche Entwicklung der Frauen sein. Die Gesellschaft müsse Verantwortung übernehmen für die freie Entscheidung der Frauen, Mütter zu werden. Nach dem sogenannten Gleichheitsplan müssen Firmen gemeinsam mit den Gewerkschaften Maßnahmen für Gleichstellung und gegen sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz erörtern. Bisher waren nur große Betriebe mit bis zu 250 Mitarbeitern verpflichtet, eine Frauenquote in Führungspositionen und andere Pflichten einzuhalten. Staatliche sowie große Unternehmen müssen seit 2007 einen solchen Gleichheitsplan haben. Nun werden rund 2500 weitere Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen, darauf achten müssen. Das Ministerium hat eine Beratungsstelle für solche Firmen eingerichtet. Sie soll ihnen helfen, den Gleichheitsplan umzusetzen. Unternehmen, die die neuen Regelungen nicht beachten, müssen mit Geldstrafen in Höhe bis zu, Achtung, 178.000 Euro rechnen. Allerdings haben sie bis zu 3 Jahre Zeit, die neuen Standards zu erfüllen. Im neuen Gleichheitsgesetz gibt es auch ein verlängertes Recht auf Elternzeit für alle Männer, unabhängig vom Betrieb, damit die Pflege der Kinder besser verteilt werden kann. Väter dürfen jetzt bis zu 16 Wochen Elternzeit nehmen. Bisher waren es lediglich 5. Der Begriff Mütter wurde aus dem Gesetz gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt nur Mitarbeiter. Damit soll auch gegen den Trend gekämpft werden, nachdem derzeit 74% aller Teilzeitbeschäftigten in Spanien Frauen sind. Um jungen Müttern das Stillen zu erleichtern, müssen Unternehmen sie jetzt 1 Stunde am Tag ohne Lohnverlust von der Arbeit freistellen, bis das Kind 9 Monate alt wird, wenn sie 1 Jahr lang stillen wollen. Dann mit proportionaler Lohnreduzierung. Auch das Recht auf Homeoffice, wie das so schön heißt, wird gesetzlich verankert, soweit die Arbeit von zu Hause aus erledigt werden kann. Eine Meldung noch zu Spanien, Werner? Ja, nochmal zurück zu Spanien. Wie war die, jetzt sind also bald wieder Wahlen, und wie war die Situation nach den letzten Wahlen? Da gab es ja auch schon eine Gefahr, dass die Sozialisten mit dieser neuen Partei Podemos zusammengehen könnten. Mit der damaligen PP, unter der damaligen PP-Regierung. Und die haben dann sofort eine Kampagne angefangen, um eben besonders Podemos zu diskreditieren. Und der Staatsapparat hat da interveniert, wie man jetzt weiß. Die politische Polizei hat also hat sich hinab begeben in die Kloaken des Staates und haben da ein richtiges Komplott gegen Podemos bzw. ihren Vorsitzenden, den Pablo Iglesias, gestartet. Und wer die eine wichtige Figur dabei war, waren früherer Polizist, ein Kommissar, und der spielt da die Hauptrolle. Wird jetzt übrigens auch vom obersten Gericht, von der Audiencia Nacional untersucht, der Fall. Und die haben dann also immer mit dem Beneplácito, mit der Zustimmung, beziehungsweise wahrscheinlich ging die Sache von dort aus, vom Innenministerium, haben die also beschlossen, dann diese Partei auszuspionieren. Also muss man sich vorstellen, eine legale Partei, die bei diesen Wahlen, glaube ich, weiß nicht mehr wie viel, 20% der Wählerstimmen bekommen hat, also einer von 5 Spaniern hat diese Partei gewählt, und die werden jetzt da ausspioniert. Dieser Typ, dieser Polizeikommissar Villarejo, der sitzt jetzt übrigens inzwischen im Knast. Ja. Und wie gesagt, initiiert wurde die Sache und finanziert auch wahrscheinlich aus den Reptilienfonds, wie man so schön sagt, vom Innenministerium unter dem damaligen Innenminister Jorge Fernández Díaz. Und also da wurde dann zum Beispiel ein Handy geklaut von denen, um ranzukommen an die privaten Daten. Das hat man dann gefunden bei einer Hausdurchsuchung bei diesem Kommissar. Die haben dann falsche Berichte der Polizei produziert und die dann lanciert an die rechte Presse. Und gut, aber das Interessante ist natürlich die Reaktion jetzt darauf, ne? Nachdem diese Sachen, die sind ja schon seit längerem bekannt, die Reaktion von den anderen Parteien und auch die Reaktion der Medien ist praktisch gleich null. Ne? Also so wie Partido Popular, wie auch Ciudadanos, absolutes Stillschweigen. Ne? Also die empören sich dann darüber, dass der mexikanische Präsident zum Beispiel von Spanien sich entschuldigt, dass Spanien sich entschuldigt für Kolumbus und die nach ihm kamen, was sie da den Ureinwohnern in Amerika angetan haben. Und das ist doch eine Frechheit von diesem Mexikaner, sowas zu verlangen. Also das treibt sie um, oder Recht auf Abtreibung einschränken oder Zugang zu Waffen erleichtern, damit die Bürger sich besser gegen Kriminelle verteidigen. Damit sie sich besser gegenseitig abschlachten können. Ja, also so posaunen die rum, ja. Und die PSOE, die Sozialisten, genau das Gleiche. Ne? Die sagen dann höchstens noch, ja, wir waren ja damals noch in der Opposition, und wo die aber gerade, wo sie noch in der Opposition waren, haben die zusammen mit der PP zweimal abgelehnt, dass dieser Polizeikommissar geladen wird vom Untersuchungsausschuss, ne, um da auszusagen. Ja, und die Medien eben genau das Gleiche, ja. Hanebüchen, aber das läuft jetzt halt alles so mit in diesen nächsten 4 Wochen vor der Wahl. Dieses Manöver von dem mexikanischen Präsidenten letzte Woche, das war das Lächerlichste, was ich die letzten Jahre gehört habe aus diesen Kreisen. Dieser Typ ist selber ein Angehöriger der kreolischen Oberschicht und unter seiner Regierung geht es den Leuten brutal schlecht. Mexiko ist ein Land mit einer extremen Armut, besonders unter den Ureinwohnern. Und genau dieser klagt nun in Spanien das ein. Die sollen sich vor dem, was vor 500 Jahren Hernán Cortés gemacht habe, diese Verbrechen, er klagt das ein, was er selber seinem Volk niemals geben wird. So ein krummer Hund. Die andere Sache, die du gesagt hast mit Pablo Iglesias, es bestand auch die Gefahr, dass die versucht haben, ihm nachträglich etwas auf sein Handy noch drauf zu fälschen, das ihn in Misskredit bringt mit dieser großen Venezuela-Lüge, die die Rechten hier in Spanien seit Jahren verbreiten. Kommunismus, Gefahr aus Venezuela. Und die Podemos wären da verwickelt. So etwas versuchen die seit Jahren hier zu verbreiten, dass die linksgerichtete Podemos von Venezuela aus finanziert würde mit Narkogeld und was sie sich alles da aus den Fingern saugen. Ja gut, also dazu noch offenbar stimmt es, dass die jetzt nach den letzten Umfragen weniger Stimmen bekommen werden, diese Podemos, aber natürlich diese Geschichten vom Staat und vom Innenministerium organisiert, jeweils mit der richtigen Presse und den richtigen Fernsehkanälen dazu. Die haben natürlich wesentlich dazu beigetragen. Auch. Aber trotzdem mal Mexiko. Also AMLO, López Obrador würde ich nicht oder vielleicht noch nicht so runter machen. Ja? Also wenn du über frühere mexikanische Präsidenten sprichst, bin ich sofort einverstanden. Aber der ist ja jetzt erst seit 3 Monaten oder so überhaupt an der Regierung. Also den würde ich nicht auf die gleiche Stufe stellen wie alle anderen früheren mexikanischen Präsidenten. Vielleicht wird er auch mal so, das kann man nicht wissen, aber im Moment würde ich das nicht sagen. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 1. April 2019. Gesundheitswesen. Seit der Independentista Quim Torra in Katalonien an der Macht ist, sind die Wartezeiten der Patienten und Patientinnen, die auf ärztliche Behandlung und Operationen warten, sprunghaft angestiegen. Nachdem zuvor das Sofortprogramm des Consejers Toni Comín die Lage leicht stabilisiert hatte, sind ab dem Moment, wo Torra verantwortlich ist, die Zahlen erschreckend. Ein paar Zahlen jetzt. Diagnosepatienten, die auf Proben, Tests und Analysen warten, 23% Anstieg. Insgesamt 27.736 zusätzliche Patienten, die warten müssen, bis sie seit April 2018, Achtung, bis sie endlich eine Überweisung bekommen. Patienten und Patientinnen, die auf eine Operation warten, hier gibt es 10% Anstieg. Das sind 17.392 zusätzliche Patientinnen. Und die Menschen, die auf einen Überweisungstermin zu einem Facharzt warten, sind schon 454.100 Patienten nur hier in Katalonien. Gesundheitsexperten kritisieren die katastrophale Amtsführung im katalanischen Gesundheitswesen. Zwei Faktoren seien für die Situation verantwortlich. Das Fehlen einmal eines Haushalts zur Finanzierung im Gesundheitsbereich. Zum einen, wir wissen ja, die Separatisten unter Torra haben den Sozialhaushalt der Regierung Sanchez zum Scheitern gebracht. Und zweitens, die fehlende politische Initiative. Das sagt Josep Maria Puig. Der ist Generalsekretär der katalanischen Ärztegewerkschaft Sindicato Metges de Catalunya. Thema Klima. Die Área Metropolitana de Barcelona hat im ersten Trimester des Jahres die geringste Niederschlagsmenge in der Geschichte der Wetteraufzeichnung seit 1914 registriert. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es regnet nicht in der Stadt. Und man riecht es natürlich, wer in diesen Tagen durch die Straßen des Raval, der Ciudad Vella oder des Ensanche geht, dem bleibt ein Kloakengestank, der in der Luft steht, nicht verborgen. Erst wenn dann ein richtiger Wind bläst, verschwindet der ein bisschen. Nach Angaben des Observatoriums Fabra sind seit dem 1. Januar 2019 nur 23,2 Liter Wasser pro Quadratmeter auf die Stadt niedergegangen. Das ist also erbärmlich. Diese Zahl unterbietet den Negativ-Regenrekord aus dem Jahr 1995, als nur 32,2 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in dem gleichen Zeitraum. Der Meteorologe Alfons Puertas warnte im lokalen Fernsehsender BTV vor einem noch härteren Negativrekord. Er sagte, wenn bis Ende April nicht insgesamt 44,3 Liter gefallen seien, dann ist die Trockenheit auch für diesen Zeitraum ein Rekord. Die Kanalisation wird nicht hinreichend durchgespült und das bei Touristenzahlen im März, wie sie früher nur in der Hochsaison im Juni und Juli und August registriert wurde. Armes Barcelona. Zum Thema Kinderschänder-Affäre hier in Barcelona. Auf der konfessionellen Schule Maristas Sans Les Corts konnten sexuelle Straftäter unter dem Lehrkörper jahrelang Kinder sexuell missbrauchen und vergewaltigen, ohne dass die Schulleitung ernsthaft dagegen vorgegangen wäre. Als es zu den ersten Anzeigen bei der Polizei kam, so ein Polizeisprecher, habe die Schulleitung alles getan, um Informationen zurückzuhalten. Besonders der berüchtigte Gymnastiklehrer Joaquín Benítez, dem Dutzende Fälle von Vergewaltigungen zur Last gelegt werden, konnte jahrelang seine Verbrechen unter dem Mantel des Schweigens der Direktion ausüben. Dies geht aus dem gerade stattfindenden Prozess gegen Benítez hervor, der vor dem Amtsgericht Barcelonas hier in der Stadt stattfindet. Der Staatsanwalt, Herr Javier Faus, richtete eine harte Kritik gegen die Schulleitung der Maristas und der Fundación Champagnet. Thema Top Manta. Nachdem die afrikanischen Top Manta-Händler mit ihren gefakten Markenprodukten von der Plaza Catalunya durch massive Polizeipräsenz vertrieben worden sind, konzentrieren sie sich im Moment und konzentriert sich der Top Manta-Handel zu mehreren hundert Händlern auf dem Paseo de Colón auf der Höhe der Columbus-Säule in Richtung Hafenbecken. Eine Razzia der Guardia Urbana am vergangenen Samstag, vor zwei Wochen, scheiterte an dem aggressiven Auftreten, wie die Presse das schildert, der Afrikaner. Es kam zu Panikszenen, Touristen wurden über den Haufen gerannt. Wahrscheinlich auch Fahrradtouristen, die sind dann vom Fahrrad gestürzt. So berichtete die Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Thema Elendsmarkt. Ich weiß nicht, Werner, ob du schon mal auf dem Elendsmarkt warst. Auf dem Rastro oder Mercado de la Miseria bei Glorias wurde am vergangenen Wochenende von der Stadtpolizei geräumt. Die Guardia Urbana kreuzt nun täglich mit ca. 30 Beamten vor Ort auf, um die Rückkehr der Elendshändler zu verhindern. In einem Stufenplan und unter der Koordination von Polizei und Sozialamt versucht die Stadt Barcelona, den hauptsächlich Armen und Ausländern, die den Markt betreiben, Alternativen und Hilfen anzubieten. Bei dem Markt, so ein Sprecher des Rathauses, handelte es sich eher um eine Kontaktbörse als um eine ernsthafte wirtschaftliche Aktivität. Wer da mal drüber gegangen ist, der konnte sich davon natürlich auch ein Bild machen. Man sah da wirklich sehr erbärmliche Dinge und haben auch irgendwelchen Tinef und kleinen Krimskrams verkauft. Und wenn die nur 5 oder 10 Mark nach Hause brachten, dann war das für sie ein großer Gewinn. So ungefähr sieht das auch auf dem Elendsmarkt aus. Naja, also interessant ist es schon da. Da kannst du also wirklich alles kaufen und alles finden. Zum Beispiel Spielzeug, Puppen mit abgerissenem Kopf oder ein Schachspiel, wo dann vielleicht 4, 5 Figuren fehlen oder... Ja, was man so aus den Müllcontainern holt. Ja, genau. Ja. Ich habe mir das mal erklären lassen von einem Afrikaner, der bei mir im Kiez lebt. Der meinte, wenn er nur 12 Euro am Tag macht mit seinem Krimskrams, den er hier und da verkauft, davon kann er 8 Euro nach Hause schicken. Das ist ein Riesenbetrag. Wenn er das im Monat zusammenrechnet, ist das ein gewaltiger Betrag für seine Leute im Senegal. Und so sieht's aus, mindestens 40% der Elendshändler kämen, so die Polizei, von außerhalb und 80% seien Ausländer aus Nicht-EU-Ländern. Thema Zensur oder Meinungsfreiheit. Die Junta Electoral Central, die spanische Wahlaufsichtsbehörde, verbietet dem unter der Direktion des Separatisten Quim Torra stehenden katalanischen Fernsehsenders TV3 den Ausdruck Presos Políticos in seinen Nachrichten zu benutzen. Nach der Polemik um die gelben Schleifen an öffentlichen Gebäuden ist dies nun die nächste Kampffront, der nächste Streitpunkt im Kampf um die Definitionshoheit im Königreich Spanien und seiner rebellischen Region Katalonien. Ebenfalls verbietet die Behörde den Begriff Juicio de la Represión. Das könnte man übersetzen mit Gerichtsverfahren der Unterdrückung. Ja, noch, das war jetzt die Wahlbehörde, die jetzt also dann sprachlich auch da interveniert und sagt, man darf nicht mehr politische Gefangene sagen, sondern gefangene Politiker. Dazu passt auch noch die Kandidatin jetzt hier für Barcelona von der PP, von dieser rechten spanischen Partei, die ja hier niemals ein Bein auf die Erde gekriegt haben in Katalonien, in die haben jetzt eine Kandidatin aufgestellt, das ist Cayetana Álvarez de Toledo. Und also so eine typische Picha, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet hat. Glaube ich, Juristin ist sie, dann bin ich mir aber nicht sicher und so. Die geht jetzt her und hat dann auf einmal Bezug genommen auf diese Unabhängigkeitsbewegung hier in Katalonien. Und von denen wird das ja sowieso immer als Golpe de Estado bezeichnet, als Staatsstreich. Und dann wurde sie gefragt, ja, Staatsstreich gab es doch schon 1981 in Spanien. Der Putschversuch von Tejero, oder mit bewaffnet ins Parlament reinmarschiert ist mit seiner Guardia Civil, wo auch der Militärgouverneur von Valencia schon die Panzer auf die Straße geholt hatte und vergleicht dann das mit der jetzigen Bewegung und sagt, also was jetzt hier und heute stattfindet, das ist viel bedrohlicher als dieser Putschversuch damals in Spanien, weil da steckt ja jetzt eine soziale Bewegung dahinter. Und das ist gefährlicher, als wenn da einer ins Parlament reingeht und um sich schießt. So sind sie. Prozess gegen den Prozess. Im Prozess gegen den Versuch einer Abspaltung Kataloniens und einer Staatsgründung durch die Regierung Puigdemont im Jahr 2017, der seit Februar in Madrid stattfindet, waren letzte Woche endlich mal die Polizisten als Zeugen an der Reihe, die bestätigen sollten, dass es sich in jenen Tagen in Katalonien laut Anklage tatsächlich um einen Aufstand, eine gefährliche Rebellion, eine Insurrektion handelte. Ich habe mir da einige Stunden angeguckt und angehört im Fernsehen und auch im Radio und ich fand das sehr interessant. Mein Eindruck ist, von den über 200 Polizisten, die da aussagten, sowohl Nationalpolizei als auch Mossos, könnte man Folgendes zusammenfassen. Sie stimmten alle überein, dass die Beamten bei ihren Durchsuchungsaktionen aufgrund richterlicher Beschlüsse beschimpft, bedroht, behindert und in einzelnen Fällen auch physisch angegriffen wurden. Darin sind sie sich alle einig. Ob man das als Rebellion bezeichnen kann, ist natürlich eine andere Frage. Ein weiterer Anklagepunkt gegen die katalanistischen Staatsgründer von 2017 ist der Vorwurf des Missbrauchs von öffentlichen Geldern zur Finanzierung separatistischer Propaganda im Ausland. 7,3 Millionen Euro seien hier ausgegeben worden, allein im Jahr 2017. Die Summe, die von der Landesregierung Kataloniens unter Leitung separatistischer Parteien zwischen 2011 und 2017 für Propagandazwecke zur Förderung des Abspaltungsprozesses und einer katalanischen Staatsgründung missbräuchlich benutzt wurden, beläuft sich auf 416 Millionen Euro. Dies geht aus einer Veröffentlichung des Tribunals de Cuentas hervor. Das ist der staatliche spanische Rechnungshof. Kommen wir zum Thema Neonazis, Randale und Separatisten. Bei der Protestdemonstration der ultrarechten Partei Vox, wie auch eingangs in der Sendung gesagt, am Samstag hier in Barcelona, kam es nach Polizeiangaben zu massiven Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben wurden 7 Personen verhaftet und 5 verletzt. Zu den Ausschreitungen kam es, als sogenannte Antifaschisten, unter anderem das Kollektiv Aran, ein separatistischer Jugendverband, mit Steinen auf die Demonstranten der anderen Seite warfen. Der Führer der ultrarechten Vox erklärte auf der Kundgebung, dass seine Partei für die Abschaffung des katalanischen Autonomiestatuts, das Verbot der autonomen Fernsehanstalt TV3 und der Mossos d'Esquadra eintritt. Kurioserweise waren es die Mossos, das heißt die Mossos-Polizei, die versuchten, die Vox-Demonstranten gegen die Attacken der Separatisten zu schützen. Knüppelfrei! Hier eine Nachricht für Bammel. Bammel, du hast Konkurrenz. Deine Konkurrenz sind die Motorräder. Letzte Woche haben wir über Fahrräder hier im Niemandsland gesprochen. Heute sprechen wir noch kurz über die Motos hier in Barcelona. 50% mehr Motorräder in nur 5 Jahren. 183 Motorräder auf 1000 Einwohner. Das ist eine Menge. 300.000 insgesamt, zu denen noch weitere 184.000 Motorräder hinzukommen, die aus den Vororten in die Stadt und ins Stadtzentrum brausen. Jeden Tag eine 500.000 Fahrten mit dem Motorrad. Das ist die Bilanz, die Anestor, das ist der Unternehmerverband des Sektors, am vergangenen Freitag veröffentlichte. Demgegenüber gäbe es nur 66.000 feste Abstellplätze bzw. Garagenplätze und nur 100.000, sagen wir mal, Parkflächen für Motorräder auf Bürgersteigen. Dies sei zu wenig. Das heißt, der Verband fordert hier viel mehr Motorradabstellplätze und man soll das Motorrad nicht vergessen. Brumm, brumm, brumm. Und hier endet der Nachrichtenblock im Niemandsland. Ein Lied jetzt und danach haben wir noch ein bisschen Zeit, um vielleicht ein oder zwei Filme vorzustellen. Thank you. die letzten 5 Minuten Niemandsland und die letzten Tage von Sophie Scholl. Werner, diesen Film möchtest du vorstellen? Wir haben dem mal fast eine ganze Sendung gewidmet. Erzähl mal. Ja, da gibt's zwei Filme und ich weiß jetzt nicht mehr, welchen wir damals vorgestellt haben. Der letzte Film zu diesem... Von dem Marc Rotemund. Ja, das ist der letzte. Ja. Der ist aus dem Jahr 2005. Aha. Sophie Scholl, die letzten Tage. Mit Julia Jentsch. Ja, und also Regie Marc Rotemund und das Drehbuch von Fred Breinersdorfer. Und der hat da auch schon verwertet dann die Verhörprotokolle von dieser Gruppe von jungen Leuten an der Uni in München, Weiße Rose, wo die da ihre Flugblätter verteilt haben, dann geschnappt wurden. Und die, wo die dann verhört wurden im Wittelsbacher Palais, das war das Gefängnis der Gestapo, anschließend Schauprozess vom Volksgerichtshof mit Roland Freisler und dann Todesurteile und Hinrichtungen, alles innerhalb von 5 Tagen, 1943, also 2 Jahre vor Kriegsende. Ja, und nach Stalingrad, und, das darf man auch nicht vergessen, ja. Der Hitler... Staat befand sich in einer großen Krise nach der Einkesselung der 6. Armee. Und das ist der aus dem Jahr 2005. Und dann gibt es noch einen anderen Film, der heißt so ähnlich, der heißt 5 letzte Tage. Und das ist der, den jetzt das Goethe-Institut am Mittwoch zeigt. Damals konnte man diese... Unterlagen von den Verhörprotokollen noch nicht nützen, weil die eben in den Archiven der Stasi lagen und die konnte man dann erst nach 1990 einsehen. Und dieser Film, der da jetzt übermorgen gezeigt wird beim Goethe-Institut, 5 letzte Tage, da ist das eher so geschildert aus der Perspektive von einer anderen gefangenen Frau, die mit der Sophie Scholl zusammen eingesperrt war, eine Kommunistin, glaube ich. Die saßen da diese 5 Tage lang zusammen in der Zelle. Und also der wird da gezeigt von 1982. Der ist von Percy Adlon und beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr im Goethe-Institut wie immer gratis und Originalversion mit spanischen Untertiteln. Danke für die Information. Tschüss, Werner. Mach's gut. Eine wunderschöne Woche. Tschüss. Spätestens sehen wir uns dann wieder am nächsten Montag. Vielleicht auch schon 2 Tage vorher. Da gibt's noch eine Demonstration am nächsten Samstag um 18 Uhr. Die beginnt in den Jardinets da Gracia, da oben diagonal mit Paseo de Gracia und heißt Puncem la Bomboya. Also eine lasst uns die Blase zum Platzen bringen. Da geht es gegen die Mietsituation, die hohen Mieten hier in Barcelona, Zwangsräumungen jeden Tag 165, dass die Leute eben inzwischen die Hälfte oder mehr als die Hälfte von ihrem Gehalt aufwenden müssen, um die Miete zahlen zu können. Zu diesem Thema am nächsten Samstag um 18 Uhr in Jardinets da Gracia. Tschüss, gut. Bis dann. Du kannst ja da eine Reportage machen. Tschüss, Werner. Liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radioprogramms, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören und empfehle Ihnen weitere Sendungen von Kontrabanda FM. Wir gehen jetzt raus. Es ist kurz vor 15 Uhr am heutigen 1. April 2019. Die heutige Sendung kann ab übermorgen in unserem Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org nachgehört oder runtergeladen werden und ebenfalls unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, Agur, Adeu. auseinander gehen hinein in einen Wald aus Zeichen. Die Weichen sind gestellt in einer Welt, deren Umriss uns gefällt. And we walk through time and tide like freaks. And we talk through time and tide like freaks. Hi freaks, look at me. Autogramme vis-à-vis gegenüber eines Traums, der ein anderer ist als noch vor Tagen, als wir erstmals wagten uns zu erinnern an das Schimmern, das uns gegenüberstand, ein Schatten an der Wand, dessen Umriss uns gefällt. Wir sind gewillt zu übersehen, was wir jetzt noch nicht verstehen, wir müssen gehen. And we walk like freaks. And we talk like freaks. And we walk through time and tide like freaks. And we talk like freaks. Hi freaks, look at me. Autogramme vis-à-vis gegenüber eines Raums, der ein anderer ist. Was wir sehen, bedeutet nichts. Der sogenannte Realismus fällt nicht weiter ins Gewicht. Dein Gesicht ist eine Welt, deren Umriss mir gefällt. Unsere Freundschaft ist das Geld, mit dem wir bezahlen, was man zahlen muss. Alles muss im Überfluss vorhanden sein.